4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Die Verneigung. Not on a cutlet. Musik hier von Das Bierbeben neigt eure Köpfe. Die Verneigung. In meinem persönlichen Umfeld kommt sie nicht vor. Wir geben uns die Hand, klatschen uns ab, nehmen uns in den Arm oder aber wir heben einfach nur die Hand. Hallo, hi. Begrüßungsformeln ohne Verneigung. Menschen, die Anordnungen entgegennehmen, werden diesen womöglich nachkommen, aber sie verneigen sich hierzulande natürlich nicht. Auch Kinder werden das, wenn man ihnen etwas aufträgt, in aller Regel nicht tun. Alles klar, werden sie bestenfalls sagen oder aber du kannst mich mal. Das war mal anders. Früher, bei Hofe, zu Zeiten des Adels. Man neigte etwa bei der Begrüßung als Untergebener mit dem Oberkörper sich nach vorn, legte dabei eine Hand auf den Rücken und verschob einen Fuß nach hinten. Das nannte man den Kratzfuß machen. Abgeleitet davon ist übrigens das heute durchaus gebräuchliche Verb abkratzen, sterben. Am Grab eines guten Freundes, eines Angehörigen, da werden wir uns in aller Regel verneigen. Zum Glück aber ist das ja kein alltägliches Ritual. Verneigen also im Großen und Ganzen? Nein. Daher überrascht mich umso mehr, in welchem Ausmaß sich derzeit innerhalb der Popmusik so etwas Bahn bricht wie, spitzen wir es getrost zu, eine Verneigungskultur. Der ich hier übrigens in keiner Weise ironisch oder sonst wie doppelbödig begegnen möchte. Die Motive nämlich der Protagonisten, sich zu verneigen, sie sind ehrenwert und verdienen Respekt. Da gibt es etwa den Berliner Autor, Übersetzer und Songschreiber Mischa G. Schöneberg, der sich seit Jahrzehnten der Musik des kanadischen Singer-Songwriters Leonard Cohen verschrieben hat und nahezu punktgenau zu dessen 80. Geburtstag vor wenigen Tagen am 21. September seine ganz persönliche Verneigung vor Leonard Cohen Gestalt werden ließ. Poem, Leonard Cohen in deutscher Sprache. So heißt eine Ansammlung von 17 Liedern aus der Feder Cohens, die Schöneberg in jahrelanger Arbeit ins Deutsche übersetzt hat, um sie dann von entsprechend 17 deutschsprachigen Interpreten neu einspielen zu lassen. Komm, öffne dein Fenster, ich sing dir Lied für dich. Mein Herz gab ich in deine Hand. Dabei dachte ich, ich wäre ein cooler Gypsy King, bevor ich in dir nach Hause fand. Weißt, ich war so gern dein Freund. Mit dir vergaß ich grad die Welt. Oh, ich vergaß das Gebet für den Engel. Und nun seh ich, dass der Engel fällt. Leb wohl, Marian, jeder Tag war wunderbar, doch nun lach und wein und lach über das, was einmal war. Ich traf dich, da warst du noch so jung. Im fliedergrünen Park. Du hielst mich fest, als wäre ich ein Gott für dich. Und jeder Kuss traf uns ins Mark. Leb wohl, Marian. Du warst so wunderbar. Doch nun lach und wein und lach über das, was einmal war. Es sagt dein Brief, dass du doch bei mir bist. Warum fühl ich mich dann allein? Ich steh am Abgrund und dein Zauber fesselt mich mit feinem Spinnengang dort an den Stein. Ah ja, grad jetzt, da brauch ich deinen Kuss. Bin kalt wie Schnee, der leise fällt. Du gingst, als ich dachte, es beginnt ja erst. Ach, wie gern wär ich einmal der Held. Leb wohl, Marianne. Jeder Tag mit dir war wunderbar. Doch nun lach und wein und lach über das, was einmal war. Oh ja, du bist so wunderschön, doch du flohst wie ein Vogel aus dem Nest. Geh und wasch die Augen mir mit Regen aus. Und wer bitte, bitte hält mich fest. Leb wohl, Marianne. Jeder Tag mit dir war wunderbar. Doch nun lach und wein und wein und lach über das, was einmal war. Die Verneigung. 80 Jahre Leonard Cohen. Vor wenigen Tagen erschien sein eigenes neues Album Popular Problems. Auch sein Sohn Adam lässt sich nicht lumpen und geht nach einem längeren Break ebenfalls mit einem neuen Werk an die Öffentlichkeit. We Go Home. Dieses Album erschien Mitte September. Dazu eben dies, Poem, Leonard Cohen in deutscher Sprache. Die Liste der Beteiligten mag gewöhnungsbedürftig sein, Fehlfarben, Peter Maffay, das gerade gehörte Folk-Duo Mrs. Greenbird, dazu unter anderem eine erstaunlich gedämpft daherkommende Nina Hagen, die sich nicht etwa ausgiebig selber inszeniert, sondern, wie es so schön heißt, dem von ihr interpretierten Song dient. In diesem Fall By the River, am dunklen Fluss. Die von dem Initiator Schöneberg ins Deutsche übersetzten Texte wurden übrigens ins Englische zurückübersetzt und Leonard Cohen vorgelegt, der sie und darüber hinaus auch das ganze Projekt dann absegnete. Die Verneigung, sie durfte also ihren Lauf nehmen. Rückblick. Im Jahr 1989 versammelt das kleine Indie-Label Imaginary Records insgesamt 19 halbwegs bekannte oder aber völlig unbekannte Bands auf einer Compilation, um sich vor der amerikanischen Country-Folk-Band The Byrds zu verneigen. Time Between, a tribute to the Byrds. Aus Neuseeland am Start The Chills, hier mit dem Byrds-Song Draft Morning. And the clowns all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind, it whispers, Mary. A broom is drearily sweeping the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries. The traffic lights, they turn blue tomorrow. Shine the emptiness down on my bed. A tiny island sags downstream. Cause the life they live. Verneigung. Ich habe in all den Jahren immer mal wieder Musiker getroffen, denen ich gelegentlich auch die Frage stellte, ob sie sich das Covern eines Jimi Hendrix Songs vorstellen könnten. Die Antworten schwankten im Einzelfall zwischen hellem Entsetzen, blankem Unverständnis, einer Form von Erschrockenheit gar oder aber einem kurzen, harten Nein. Hendrix hat mit seinen Songs alles gesagt. Es gibt nichts hinzuzufügen. Das ungefähr war der Tenor aller Antworten. Umso erstaunter bin ich ein ums andere Mal, wenn ich inmitten meiner Sammlung von Hendrix-Platten und CDs regelmäßig eine entdecke, von der die eben gehörte Musik stammt. In From the Storm, The Music of Jimi Hendrix. Das bereits Mitte der 90er Jahre unter eben diesem Titel veröffentlichte Album brachte Musiker gänzlich verschiedener Genres mehr oder weniger einmalig zusammen, darunter Sting, Carlos Santana oder auch die Jazzlegende John McLaughlin, die wir hier gerade gehört haben. Es ist vermutlich aus den verschiedenartigsten Gründen wirklich schwierig, sich an Songs zu wagen, die, wenn auch nicht die ganze, so vermutlich fast die halbe Welt kennt. Vor diesem Hintergrund, wir gehen jetzt wieder in die Gegenwart bzw. die nähere Zukunft, ist ein Projekt geradezu unfassbar, welches Ende Oktober als Tonträger in die Läden kommen wird. Wie oft tauchte er auf in den letzten 2-3 Jahren? Der Begriff Psych-Pop, psychedelischer Pop, oder auch Psych-Rock, die exzessiver ausgespielte Rock-Variante, psychedelischer Rock eben. Nehmen wir als Beispiel für letztlich beide Spielarten die britische Band Temples. Wer wollte ernsthaft bezweifeln, dass ihr im Februar veröffentlichtes Debütalbum Sun Structures zum Ende dieses Jahres hin sich nicht in zahlreichen Bestenlisten wiederfinden wird? Und das ist auch verdammt gut so. Aber auf die Frage Spieglein, Spieglein an der Wand, wer sind die Besten im ganzen Land, wird es am Ende dann womöglich doch eine andere Antwort als eben Temples geben. Sie, diese Antwort könnte dann so lauten: The Flaming Lips. Song. die Verneigung. Auf ihrem am 31.10., also Ende Oktober, erscheinenden Album mit dem Titel With a Little Help from My Friends interpretieren die gerade gehörten amerikanischen Flaming Lips das Beatles-Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band aus dem Jahr 1967 gewissermaßen von der ersten bis zur letzten Note. Mit ihren Mitteln kam die Vorlage zu ihrer Zeit bereits in ihrer Verspieltheit und den ungewöhnlich experimentierfreudigen Aufnahmeprozeduren einer fast schon handfesten Ungeheuerlichkeit gleich, so lassen auch die Flaming Lips sich nicht lumpen, was die Balance zwischen kunstvoll verdrehtem Lärm und dem immer wieder großartig inszenierten Hervorstrahlen bekannter Motive und Melodien betrifft. Dazu gibt es, im Fall der Flaming Lips ist das ja keine Seltenheit, Verstärkung. Jay Maskis, Moby, My Morning Jacket sind ebenso mit an Bord wie unter anderem auch Miley Cyrus. Die Verkaufseinnahmen des Albums gehen an eine gemeinnützige Organisation namens The Bella Foundation, die sich ihrerseits auf die Fahnen geschrieben hat, Geringverdiener, Ältere und Kranke bei der Pflege ihrer Haustiere zu unterstützen. Die Verneigung. Die New Yorker Red Hot Organization unterstützt seit 1989 Initiativen und Organisationen bei ihrem Kampf gegen AIDS. Sie tut dies mit der Veröffentlichung von und den entsprechenden Erlösen durch künstlerisch hochwertige Compilations, die in all den Jahren jeweils so etwas wie einen thematischen Faden aufwiesen. Das Thema der jetzt Mitte Oktober erscheinenden neuen Folge nennt sich Master Mix Red Hot and Arthur Russell. Erinnert wird an den bereits 1992 im Alter von 40 Jahren verstorbenen Musiker, Komponisten und Sänger Arthur Russell, dessen Wirken Disco, Klassik, Russell war von Haus aus Cellist, aber auch Folkmusik berührte. Mit insgesamt 26 Beiträgen auf einer Länge von 2 CDs verneigen sich Bands und Künstler wie Hot Chip, Devendra Banhart, Sissa Sisters, Robin, die wir hier jetzt gleich hören werden, oder auch Sufjan Stevens vor dem Werk und dem Menschen Arthur Russell. Thank you. Die Verneigung. Ein Label namens CM Discs Bad Girl verneigte sich 1994 mitsamt einer Reihe von Bands vor der britischen Rockband The Who, die sich 30 Jahre zuvor 1964 gegründet hatte. Auch hier wieder, wie bei den bereits erwähnten Birds, kleines Label, mehrheitlich kaum oder nur wenig bekannte Bands, mit Ausnahmen. Dieses Album, Titel Who Covers Who, beinhaltet auch Beiträge von etwa Alex Chilton oder aber, gerade gehört, Blur. Wo das Gespräch auf The Who kommt, da ist nicht auszuschließen, dass im Verlauf auch der Name Paul Weller fällt. Immerhin zeigt sich dessen Musik insbesondere mit The Jam natürlich stark Who inspiriert. Deshalb soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass am Samstag, jetzt also am 4. Oktober in Düsseldorf, eine Art von Verneigung vor Paul Weller stattfindet. Mehrere Bands werden im Coyote Music Support in der Rathausstraße an diesem Abend Songs von Paul Weller spielen. Es sind dies unter anderem die Gruppen Kopfecho, Calling Linus, The Myers and The Notorious Rivera Brothers. Tribute to Paul Weller and The Jam. Beginn 20 Uhr. Schon die erste Ausgabe dieser Verneigungsreihe muss offensichtlich wohl ausgezeichnet gelaufen sein. Schwerpunkt des Abends vor geraumer Zeit war dieser Mann gewesen. Billy Bragg. Black wind blowing in the cotton field, honey. There's a black wind blowing in the cotton field, baby. There's a black wind blowing in the cotton field, and oh, how funny it makes me. Long black cloud hanging in the sky, honey. So long black cloud hanging in the sky, baby. It's a long black cloud hanging in the sky. Well, it's gonna break and hell's gonna fly. Cotton's pretty thin yonder on the hill, honey. Cotton's pretty thin yonder on the hill, baby. Cotton's pretty thin yonder on the hill. It won't clear the greenback dollar. Darling, work shading back to the buzzard wing, honey. Work shading back to the buzzard wing, baby. Work shading back to the buzzard wing. Clouds are gonna bust. Die Verneigung. Vor rund 15 Jahren hat Billy Bragg gemeinsam mit der amerikanischen Band Wilco Texten der amerikanischen Singer-Songwriter-Ikone Woody Guthrie, die dieser selber Zeit seines Lebens nie vertont hatte, eine Musik gegeben. unter Mithilfe der Woody Guthrie-Tochter Nora übrigens. Darunter auch der gerade gehörte Song Black Wind Blowing, ein schwarzer Wind, der über die Baumwollfelder weht, so ist im Lied zu hören. Woody Guthrie wurde 1912 im Bundesstaat Oklahoma geboren. Oklahoma, die sogenannte Dust Bowl, die Staubschüssel. Kräftige Winde hoben damals immer wieder den ausgelaugten Boden in die Lüfte und ließen ihn als dichte schwarze Wolken oft tagelang über dem Land stehen. Doch es war nicht nur der Boden, der sich gewissermaßen in die Lüfte erhob. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann man in Oklahoma, das dort entdeckte Öl systematisch zu fördern. Und dies erst recht geriet für viele auch entfernt lebende Bewohner Oklahomas zur handfesten Katastrophe. Der Wind nämlich griff sich Teile des aus dem Boden schießenden Öls und trieb sie über das Land. Die Häuser, die vor den Häusern wehende Wäsche, die Felder, alles immer und immer wieder Öl verschmiert. Es ist bekannt, dass zahlreiche Familien die Flucht ergriffen und oft gänzlich verarmt in beispielsweise Kalifornien landeten, wo man sie verspottete, als die aus Oklahoma, die Okies. Eines Nachts lauschte ich der Sendung eines Kollegen, der für sein Porträt über Woody Guthrie alle nur erdenklichen Quellen angezapft hatte und viel Wissenswertes verbreitete. Oliver Stangl aus Hamburg. Der freilich ist nicht nur Journalist, er ist auch Musiker, ein ganz hervorragender Gitarrist. Eine Zeit lang spielte er in der Band von Nils Koppruch, Fink. Jenem Nils Koppruch, der am 10. Oktober 2012 im Alter von 46 Jahren in Hamburg verstorben ist. Vor kurzem nun ist eine wunderbare Doppel-CD erschienen, auf der sich Freunde, Wegbegleiter und Wertschätzer der Arbeit von Nils gewissermaßen die Hand geben, indem sie seine Lieder spielen, sie neu interpretieren. Titel des Werks: A Tribute to Nils Koppruch and Fink. Auch Oliver Stangl zählt zum üppigen Kreis der hier Versammelten, die sich verneigen. Giesbär zu Knüpphausen, Fehlfarben, Ketka, Locust in Love, viele mehr. Manche gehen in den Keller und welche rauf zum Dach. Welche schlafen satt und träge und die anderen liegen wach. Einer sagt, er hat eine Karte und da steht genau drauf, wie es in Zukunft für ihn aussieht, und genau so war's dann auch. Irgendwann wird's Regen geben, das ist sicher, soweit ich weiß. Gleich. Einer schlägt einen Nagel ein mit der bloßen Faust und ein anderer sagt, er holt ihn mit den Zähnen wieder raus. Manche stehen auf einer Leiter und die anderen sehen rauf, und ich weiß, die unten warten und die oben tun es auch. Irgendwann wird's Regen geben, das ist sicher, soweit ich weiß. Irgendwann wird's Regen geben, nur mir wär's lieber, es wär nicht gleich. Wie die Drossel piept und mein Mädchen steht im hohen Gras und ich weiß, dass sie mich liebt. Sie sieht in den Himmel und ein Wind geht durch ihr Haar. Sie sagt, alles wird vertrocknen. Ich sag, warten wir es mal an. Es ist sicher, soweit ich weiß. Irgendwann wird sie gehen. Nur mir wär's lieber, es wär nicht klar. Oliver Stangl und Lars Petzelt mit einem Song aus der Feder von Nils Kopruch, Irgendwann Regen. Die Verneigung. Diese hier, die folgende, ist ungewöhnlich. Sie handelt vom Amerikaner Michael Bean und seinem Sohn Robert Levin Bean. Der Vater Michael hatte die Band The Call 1979 in Santa Cruz, Kalifornien, als Bassist und Sänger mit gegründet. Insbesondere in den 80er Jahren hatte die Gruppe mit ihrem melodiösen und teils von massiven Gitarrenwänden geprägten Sound recht großen Erfolg. Ausgiebige Tourneen, Festivals, dazu gab es Gastrollen von Leuten wie Peter Gabriel oder auch Jim Kerr von den Simple Minds auf Platten von The Call. Im August des Jahres 2010 verstarb nun Michael Bean in Belgien durch einen Herzinfarkt. Er befand sich gerade auf dem Gelände des Pukkelpop-Festivals, als es passierte. Grund für seinen Festivalaufenthalt freilich war aber nicht etwa die eigene Band. The Call existierten zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Nein, es war die Band seines Sohns, wegen der er hier war. Die Band stand auf der Bühne und hört bis heute auf den Namen Black Rebel Motorcycle Club. Michael Bean begleitete die Band als Soundingenieur. Das mag ein wenig überraschen, immerhin hatte Robert Levin Bean sich zuvor eine Zeit lang Robert Turner genannt, um die Verbindungen zu seinem bekannten Vater zu vertuschen. 4 Jahre später, im August dieses Jahres, ist nun ein Album erschienen, mit dem sich Robert vor seinem Vater verneigt. A Tribute to Michael Bean ist ein Live-Album mit den bekanntesten Songs von The Call und der Originalband der vergangenen Tage. Am Mikrofon freilich kann der angestemmte Sänger natürlich nicht mehr stehen. Den Job hat, nach meinen Informationen einmalig, nur für dieses Konzert der Sohn übernommen. Robert Levin Bean. Die Verneigung. Hier in einer wirklich ganz besonderen Form. Gute Nacht. Seriously.